Die Lufthansa, nichts Neues in Pune. Kommt ein bisschen zu mir, einfach wegen der Pfeiferei, da hängen die Lautsprecher. Sag nur nicht, dir ist es heiß. Natürlich. Es war? Liegt das am Titel oder hier an der Diskothek? Der Titel kommt ja noch, ne? Ah, der Titel kommt ja noch. Wir haben nämlich einen ganz tollen Titel von der Lufthansa. Ich hoffe, Sie haben alle die Langspielplatte von Lufthansa. Sind nämlich beide Titel drauf. Die gibt es ja noch zu kaufen, oder nicht? Ja, ist sehr schwer. Die Nachfrage ist sehr groß. Das kann ich mir vorstellen. Deshalb habt ihr auch zurzeit gerade eine neue in der Mache, nicht? Was werden denn da für Titel drauf sein? Nur gute Titel. Das bin ich ja gewohnt. Aber ich bin gespannt, nicht? Ich meine, die Themen, die ihr euch aussucht, sind ja immer ein bisschen individuell und ganz besonders. Nichts Neues in Pune, dann der nächste auch. Habt ihr wieder so ein paar hübsche Themen ausgesucht? Ja, klar. Also die Ideen gehen uns nie aus. Es wird immer was Neues kommen. Ist ein Wunder, nicht? Wo es so schwer ist, immer neue Ideen zu haben. Nee. Wo produziert ihr eigentlich? In Frankfurt. Ist ja nicht so arg weit, nicht? Oh ja. Nach Hamburg. Ja. 160 Kilometer sind wir schon gefahren. Und, ja, 160 und nochmal 160 zurück sind 320, klar. Alles für heute Abend. Das finde ich richtig lieb. Ich möchte an dieser Stelle einmal erwähnen, und ich tue das ganz besonders gern, dass so viele Künstler unheimlich viel Strapazen auf sich nehmen, um in unsere Sendung zu kommen. Und dies ohne Honorar für die SOS Kinder da. Dafür unseren herzlichen Dank, ich glaube auch im Namen des Publikums. So, und jetzt kommt ein Titel, der ist unbedingt den Temperaturen angepasst hier. Und wenn man von einem aktuellen Titel sprechen kann, dann eigentlich nur von diesem hier. Lufthansa, gib mir deine Hitze.